Radioschamanen im Elektrokult abgefahren, eingeschaltet, Nervensysteme zentral medial verwaltet, im Tanz und Säule gekalt. Hallo, hier ist DIY or Die mit der Januar-Ausgabe im neuen Jahr. Jess an der Technik und Fabian ist heute wieder mit dabei. Hallo Fabian. Hallo. Und heute ohne Jingle, weil das nicht geklappt hat. Deswegen haben wir gleich zum Einstieg Abwärts gehört mit dem tollen Song Meer von ihrer Amok-Koma-LP. Ich glaube, ich bin total laut. Ich mache mich mal ein bisschen leiser. Genau, die ist rausgekommen, 81 auf Zickzack. Und jetzt geht's los mit den neuen Sachen. Da hören wir als erstes, oder ich habe als erstes die neue 7-Inch von Void Kampf mitgebracht. Last House on the Right Side, beziehungsweise auf der anderen Seite Little Dyings, also zwei Songs, rausgekommen auf Deranged, beziehungsweise in Europa auf P-Trash. Und das sind zwei sehr treibende, wavige Songs, ähnlich der LP, aber eigenständig genug, um jetzt nicht so eine reine Fortsetzung zu sein. Und was ein bisschen schade ist, dass die LP nicht schon zur Tour, die 7-Inch nicht schon zur Tour draußen war. Die waren ja im Mai, Juni unterwegs. Und da hatten sie nur noch die LP, beziehungsweise als wir zum Beispiel in München waren, gab es dann Leute, die haben die LP nicht mehr. T-Shirts hatten sie. T-Shirts hatten sie, ja. Sehr gute Liveband. Ja, auf jeden Fall, also, ja. Das zumindest. Ja. Ja, und wir hätten sie da doch schon die 7-Inch mit dabei gehabt. Aber na gut, ich finde die sehr, sehr gut, auch wenn wieder nur zwei Songs drauf sind, was ich ja nicht so gut finde. Die B-Seite gefällt mir sehr viel besser. Es sind beide Songs sehr, sehr cool und haben auch eine fürchterliche Ohrwurm-Qualität. Aber der zweite Song gefällt mir auf jeden Fall besser. Und es ist so wieder mit einem sehr unheimlichen, treibenden Bass. Und auch wie immer bei Void Kampf sehr, sehr tanzbar. Und den hören wir jetzt einfach mal an. Der heißt Little Dyings. Und der geht so. Hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8 bei Radio Z und es war ein Void Kampf mit dem Song Little Dyings von ihrer neuen 7-Inch. Ein sehr guter Song. Dann habe ich noch eine neue 7-Inch von den Red Dawns mitgebracht. Ein Song davon wurde schon 2011 aufgenommen, als sie in Europa auf Tour waren. Den Gesang übernimmt bei dem Song TV Smith von den Edwards. Der Song heißt A Vote for the Unknown. Und jetzt hassen mich wahrscheinlich alle Edwards-Fans. Nicht, dass ich Edwards schlecht finde, aber der Gesang bei diesem Lied von Red Dawns gefällt mir überhaupt nicht. Da war ich ein bisschen enttäuscht, als ich das Lied angehört habe. Ich habe das Lied ja noch nicht angehört. Okay, wir werden es heute auch nicht anhören, weil ich habe mich nämlich dann dazu entschlossen, die B-Seite heute zu spielen. Das heißt, außer wenn wir vielleicht später noch Zeit haben, dann können wir vielleicht noch den Titelsong A Road for the Unknown anhören. Ich spiele heute den Song The City. Und der Song, der wurde irgendwie 2013 aufgenommen. Also der ist ein bisschen frischer und der geht so. Weil hier bei den Plattenspielern was nicht klappt, die Platte läuft. Man hört auch, dass Musik kommt, aber die wird nicht übertragen. Und ich weiß nicht warum, weil ja die andere Platte auch gerade funktioniert hat. Deswegen probieren wir das jetzt mal mit den Songs von Fabian, die zum Teil heute auf MP3 mit dabei sind. Es ist gerade mal wieder ein technisches Problem und wir haben nichts zum Überbrücken. Ich habe nichts irgendwie aufgelegt, dass ich einfach irgendwas spielen kann und ihr das nicht mitbekommt, dass hier die Sachen nicht laufen. Mit was würdest du denn gerne anfangen, Fabian? Ich würde gerne anfangen mit dem Song von Chain Rank. Ich habe ja letztes Mal schon, also als ich vor 2 Sendungen da war, habe ich schon Savage Heads vorgestellt. Und Chain Rank geht in eine ähnliche Richtung, kommt auch aus Boston, ist Teil von diesem ganzen UK 82 Revival. Und die haben ein neues Promotape rausgebracht, Ende 2014 oder Anfang 2015, bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich das als MP3 dabei und ich würde gerne den Song Intro und Social Climber vom neuen Promotape abspielen. Wenn es geht. Du musst noch mehr erzählen. Ich muss noch mehr erzählen. Ich weiß gar nicht so viel über Chain Rank. Die haben bisher bloß ein Tape rausgebracht. Ich hoffe, da folgt jetzt bald eine 7-Inch, weil Promotape heißt ja meistens, dass irgendwas folgt. Aber bei den ganzen Bands aus Boston ist es auch oft so, dass die ein ziemlich gutes Demo rausbringen und sich dann einfach auflösen. Also ich hoffe, dass es bei Chain Rank nicht so der Fall ist. So viel fällt mir zu der Band gar nicht ein. Also wenn einem das gefällt, kann man durchaus auch andere Sachen aus Boston auschecken, die gerade aktuell sind, wie eben schon Savage Heads, wie genannt, dann Contingent, dann Blood Crow Butcher, die haben sich allerdings schon aufgelöst, Leather Daddy, auch ziemlich cool. Und wie sieht's aus? Okay, dann spielen wir es ab. Okay, Chain Rank, Intro, Social Climber. So, das mit den MP3s hat jetzt nicht geklappt, weil hier heute völlig der Wurm drin ist und dieser MP3-Player, der zeigt mir die Titel nicht an und er hatte ganz definitiv vorhin den richtigen Song angezeigt, den ich ausgewählt hatte, der auch der Song gewesen wäre, den Fabian wollte, aber jetzt spinnt es. Dafür scheint es jetzt mit den Platten zu klappen und das heißt, wir hören Red Dawns. Es tut mir so leid. We'll be right back. waren Red Dawns mit This City. Und wir probieren es jetzt nochmal. Das waren jetzt nicht Chainrank. Anscheinend hat es wieder nicht so geklappt mit MMS. Aber eigentlich wollten wir die ja auch gar nicht. Chainrank. Wollten wir nicht? Nö, wir wollten Ultraviolent. Wir wollten Ultraviolent. Okay, das war nämlich Ultraviolent mit dem Song Crime for Revenge. Das ist ein Re-Release, das jetzt bald auf Static Shock rauskommt. Static Shock Records aus England. Das hätte eigentlich schon im November, Dezember rauskommen sollen. Es dauert anscheinend noch ein bisschen. Ultraviolent ist eine UK-82-Band aus England, wobei es eigentlich eher UK-83 ist, weil die Platte 1983 auf Riot City Records rauskam und gehört wohl zu einem der beliebtesten, aber auch ein bisschen obskursten Bands, weil eben nirgendwo die Lyrics zu finden sind, weil die Platte auch ganz schwer zu bekommen ist. Und deswegen habe ich es auch ausgewählt, weil ich mich ziemlich, ziemlich auf das Re-Release freue, weil angeblich auch Bilder dabei sein sollen, großes Lyric-Sheet und alles, was eben die Leute wollten von Crime for Revenge. Ja, wie geht's weiter? Willst du was abspielen? Wenn das jetzt stimmt und ich nicht irgendwas gedrückt habe, was ich nicht drücken sollte, dann könnten wir jetzt Chainrank anhören. Okay, dann versuchen wir es. Sollen wir das mal probieren? Ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Einmal, wenn der Andi nicht da ist, der ist schuld. Nein, bist du nicht. Keine Sorge. Aber es liegt nicht an mir. Weil die Anzeige einfach nicht stimmt. Aber dann könnten wir jetzt... Das sollte jetzt funktionieren. Was hören wir denn da? Ich habe eine 7-Inch von einer Band namens Nancy dabei. Nancy aus New York. Die haben letzten Sommer oder eher im Herbst eine Platte auf Eat the Life Records rausgebracht. Die heißt Get the Rev Up oder Get the Reef Up. Wir haben gerade auch schon gerätselt, wie man es denn ausspricht. Zwei Songs sind oben und ich würde gerne den Titeltrack spielen. Die Band ist eigentlich, also mir gefällt die Band ganz gut. Die haben eine Demo auch rausgebracht, 2013. Das ist so eine von den Sachen, wo ich mir dachte, dass die Demo zum falschen Zeitpunkt rauskam. Die kam nämlich im Winter raus, soweit ich mich dran erinnern kann. Und das ist, also, ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Sommer-Soundtrack, weil auch, also meiner Meinung nach klingt vor allem die neue 7-Inch extrem nach frühen Buzzcocks-Sachen. Und ja, wir haben einfach mal den Titeltrack, Nancy aus New York. Oh, Ja, das war Nancy mit Get the Rev Up. Und wir rätseln gerade, wie es weitergeht. Legen wir einfach die nächste Platte auf. Die nächste 7-Inch, die ich dabei habe, wäre von Arms Race aus England. Die haben letzten Herbst eine neue 7-Inch oder eben ihre Debüt 7-Inch rausgebracht, namens Gotta Get Out. Und ich habe die ja schon vor 2 Sendungen schon mal erwähnt. Die sind Teil von dieser ganzen neuen Welle an Hardcore-Bands aus England, was sich auch ganz netterweise New Wave of British Hardcore nennt. Rausgekommen ist die Platte auf Quality Control Records aus London. Und ja, Arms Race, wer sich mit UK 82 ein bisschen auskennt, weiß sofort, dass es eben ein Titel von den Partisans ist. Und vor allem die neue Platte geht schon ordentlich in die Richtung. Ich würde gerne den Song Kill the Bill abspielen lassen. Arms Race aus England. Ja, das war ein Arms Race mit Kill the Bill von der Platte Gotta Get Out, rausgebracht auf Quality Control letzten Herbst. Gibt's auch noch zu kaufen, also wem das gefallen hat, der kann natürlich auch zugreifen. Ja, wie machen wir weiter? Da das ja heute hier so die experimentale Sendung ist, probieren wir jetzt was ganz abgefahren Fancy-mäßiges aus, zumindest für DIY or Die. Wir versuchen jetzt nämlich den Song, der eigentlich hier als MP3 abgespielt werden sollte, weil ich ein Tape mitgebracht habe, das ich euch vorstellen möchte, was man ja aber hier nicht abspielen kann als Tape, versuchen wir wieder nochmal ganz anders abzuspielen. Ich probiere das jetzt einfach mal ganz kurz aus, ob das klappt. Und danach erzähle ich dann was dazu, wenn es klappt. Oder ich rede jetzt auch einfach weiter, weil es gerade gar nicht klappt. Das wäre das Tape von Piss. Die haben letztens hier auch in Nürnberg gespielt. Das war sehr, sehr geil. Ich höre was. Ja. Ich spiele was. We'll be right back. Ich bin total begeistert, das hat geklappt. Mit ein bisschen Startschwierigkeiten, weil ich dann einfach nochmal von vorne angefangen habe. Aber jetzt haut es hier auf jeden Fall hin. Das war ein Piss aus Berlin mit ihrem tollen Demo-Tape. Wo habe ich es? Da habe ich hingelegt. Es sind 9 Songs auf dem Tape, wobei 8 davon auf der A-Seite sind. Die sind so zwischen 13 Sekunden und einer Minute 30. Die B-Seite nimmt dann einen ganzen Song ein, der geht, ich glaube, fast 8 Minuten ungefähr, ja genau. Und die kurzen Songs auf der A-Seite sind sehr, sehr abgefahrene, wütende Raw-Punk. Und auf der B-Seite ist dann so ein langer, noisiger Song mit einer sehr, sehr albtraumhaften, unheimlichen Atmosphäre. Es ist ein Saxophon mit dabei. Klingt alles sehr, sehr paranoid, sehr, sehr gut. Und die waren jetzt unterwegs. Ich hoffe, ihr konntet sie irgendwo sehen, wenn die irgendwo bei euch in der Nähe spielen, auf jeden Fall anschauen. Völlig erwähnenswert ist die Aufmachung des Tapes. Es ist großartig. Es ist sozusagen alles herausgeholt worden, was man aus dem Format Tape irgendwie machen könnte. Es ist sozusagen in Buchform eine Papphülle um das eigentliche Tape herum mit einer Banderole und dann kann man das aufschlagen. Dann sind da auch noch mehrere Seiten. Man sieht auch noch den Schnitt sozusagen vom Buch. Es ist extra noch mit hingeklebt, so als hätte es sehr viele Seiten. Das ist ganz toll. Ganz schön viel Arbeit. Daumen hoch für die vielen, vielen Klebestunden, die da in diesem Tape drin stecken. Ja, genau. Und wir haben übrigens angehört Puke on Patriarchy von diesem tollen Tape. Und es gibt da noch ein paar. Also holt euch das, wenn ihr das noch nicht habt. Piss aus Berlin. Und dann komme ich jetzt zum nächsten Tape und hoffe, dass jetzt alles funktioniert. Okay, ich komme schnell rüber. Wenn es okay ist, dann würde ich mit meinem weitermachen, weil das habe ich nämlich jetzt hier schon. So, genau. Da habe ich ein Tape von, jetzt hole ich es mal hier, Retro Future. Wo habe ich meine Notizen? Die sind hier. Das ist eine Band aus London. Das ist sehr, sehr wavige Synth-Punk, sehr atmosphärisch, melancholisch, so ein bisschen verträumt. Das ist fast schon ein bisschen zu verträumt so für meinen Geschmack, aber es ist sehr, sehr schön und sehr irgendwie angenehm verträumt. Es ist einigermaßen minimalistisch und es sind eher poppige Songs drauf. Es sind eher ein bisschen punkigere, schnellere Songs drauf, zum Beispiel Leather Jacket Potato oder auch Mesh Potato. Es kommen sehr oft Potatoes vor. Und ich werde aber einen von den eher weirdo verträumten Songs spielen. Der heißt I Thought It Was R2D2. Enttäuschenderweise kommen keine R2D2 Sounds vor. Das wäre sehr schön gewesen. Aber I Thought It Was R2D2 Retro Future. Und das geht so. hier ist immer noch DIY or Die. Das war ein Retro Future aus London mit dem tollen Song I Thought It Was R2-D2. Und endlich ist alles wieder einigermaßen gut hier. Wir haben nur ein bisschen über eine halbe Stunde gebraucht. Und ich möchte das nochmal betonen, Andy ist nicht schuld. Er ist nur leider nicht da. Und irgendwie passieren dann solche Sachen. Aber es hängt überhaupt nicht miteinander zusammen. Wir hören jetzt noch einen Song von meinen Sachen an. Ich habe nochmal ein Tape mitgebracht, bevor wir dann endlich die Sachen von Fabian anhören, die vorhin nicht geklappt haben. Ich habe das Tape von Vultures and Hungry Spirits mit dabei. Demo-Tape veröffentlicht von Casino Trash. Die sind aus Seattle mit Leuten von Criminal Code und Big Eyes. Und der Sound ist eher so Weirdo B-Movie Punk Richtung Jay Retard vielleicht so ein bisschen. Das sind 6 Songs und alle so um die 2 bis 4 Minuten, auch teilweise eben so ein bisschen mit Synthi mit dabei. Ich habe einen ausgesucht, der so einen ganz leichten Devo-Einschlag hat, heißt Starving the Vultures. Das waren Vultures and Hungry Spirits mit Starving the Vultures von ihrem Demo-Tape. Und hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8. Und das waren jetzt die neuen Sachen von mir, die ich mitgebracht habe. Und jetzt kommen wir endlich zu den Songs von Fabian. Ja, jetzt hören wir endlich den Song von Chainrank. Auf den haben wir jetzt lange gewartet. Ich hoffe, der trifft jetzt auch die Erwartungen, nachdem der Build-Up so lange war. Ich wollte nur die Spannung aufbauen. Okay, jetzt Chainrank, Intro, Social Climber vom Promotape. Was ich jetzt übrigens mitbekommen habe, mir hat schon jemand geschrieben, das ist ein Promotape für eine tatsächlich kommende LP. Also, das ist cool. Ja, das war Chainrank mit Intro Social Climber von Promotape 2014. Und wie schon erwähnt, wem sowas gefällt, der sollte allgemein die ganzen Sachen, die zurzeit in Boston aktuell sind, aus der Richtung auschecken. Wie vor zwei Sendungen schon gespielt, Savage Heads, sehr zu empfehlen. Und ich muss hier gerade ein bisschen Multitasking machen, weil wir ja das jetzt unkonventionell alles abspielen. Ja, von unseren Handys. Von unseren Handys, ja. Das jetzt ist muss so ich irre. Die nächste. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Also sollen wir lieber ruhig sein. Genau. Als nächstes kommt, das wird jetzt ein kleiner Richtungswechsel, ein Stilbruch. Nämlich spiele ich einen Song ab von einer Band, die heißt Sleight of Hand. Die kommt aus South Florida. Und die spielen so, es ist eine Demo, und die spielen so das, was in Ende der 80er, Anfang der 90er in New York populär wurde mit Bands wie Supertouch oder Underdog, wo man schon wusste, dass auch so Sachen wie Revelation Records dann in die Post-Hardcore-Richtung gingen, wo auch dann das ganze Grunge-Ding langsam anfing zu blühen. Und es ist immer noch eine Hardcore-Band, aber es ist auf jeden Fall groovig, es ist melodiös und mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut. Das Tape ist rausgekommen auf einem Label namens Strawberry Scene, das ist das Label von der Band selber, also die haben selber rausgebracht und dafür das Label gemacht. Und wir hören jetzt den Song vom Demo They Can't Get Enough. Get it anymore. Ja, das war ein Sleight of Hand mit dem Song They Can't Get Enough von dem Demo. Und jetzt muss ich hier wieder kurz mein Handy bedienen. Als nächster Song kommt, weil wir, den wollte ich eigentlich gar nicht abspielen, also aus Zeitgründen vielleicht, aber jetzt haben wir genügend Zeit. Genau, wir werden dann gleich noch den Veranstaltungskalender durchgehen, aber der ist für Februar ganz schön kurz, da ist gar nicht mal so viel los, das heißt, wir haben viel Zeit und obwohl es heute so schief gelaufen ist, können wir trotzdem alles spielen, was wir gerne spielen wollen. Das ist gut. Als nächstes kommt jetzt nämlich eine Band, die ich erst, auf die ich erst 2014 wirklich aufmerksam geworden bin, namens Fury. Die Demo damals ist vollkommen an mir vorbeigegangen, aber die 7-Inch Kingdom Come, die letztes Jahr, Ende des Jahres oder im Sommer auf Triple B Records rauskam, hat mich ziemlich umgehauen, vor allem weil es eben, es ist schon eine Youth Crew Hardcore-Platte, die aber die Wut und die Aggression, die in den 80ern da eben, als das ganze Youth Crew-Ding mit Youth of Today und Straight Ahead gestartet hat, noch vollkommen drin hat. Also es ist nicht käsig, es ist nicht langweilig, es ist einfach nur wütend und es ist wahrscheinlich eins meiner Lieblingsreleases von 2014. Und wir hören jetzt den Song Reality Check von der 7-Inch. Ja, das war Fury mit Reality Check von der ja, relativ neuen 7-Inch Kingdom Come auf Triple B Records. Die kommen übrigens aus Kalifornien, aus South California, glaube ich. Los Angeles wahrscheinlich. Dann kommen wir jetzt ganz schnell zum Veranstaltungskalender. Da ist, wie gesagt, im Februar nicht so viel los. Oder zumindest nichts, was ich gefunden habe. Am Mittwoch, den 4.2. spielen Dope Buddy, das ist so ein neues Rock-Sludge-Punk-Irgendwas aus Baltimore, mit The Halls, auch neues Punk-Rock, aus Nürnberg-Bamberg im Zentralcafé im K4. Donnerstag, den 19.2. spielen Lorraine aus Wien oder Lorraine, Indie-Post-Punk, mit Rivers and Tide, Pop-Punk aus Regensburg. Samstag, den, wo spielen die denn? Ich glaube, das war auch im K4. Habe ich mir jetzt nicht notiert. Aber das war im Café. Samstag, den 21.2. spielen Lorraine und Rivers and Tide spielen im Kunstkeller in Fürth. Entschuldigung. Genau, und da ist auch das nächste Konzert dann am Samstag, den 21.2. Da spielen Donald Thompson aus Italien, so Garage Punkrock, und die Hitchhikers, 77er Punk aus Nürnberg. Und zusätzlich zu diesen Konzerten gibt's aber wie immer im Projekt 31 diverse andere Veranstaltungen wie Vorträge, Kneipenabende. Da könnt ihr immer wieder mal gucken. Das ist ein sehr cooler Laden, immer unterstützenswert. Das Programm könnt ihr in Erfahrung bringen auf projekt31.org. Und unsere nächste Sendung ist am Montag, den 23. wieder von 20 bis 21 Uhr auf Radio Z 95,8 Megahertz. Die Playlist könnt ihr nachlesen auf diyordie-radio.blogspot.de. Und dann hören wir jetzt noch einen Outro-Song und verabschieden uns für heute. Was hören wir denn noch, Fabian? Wir hören jetzt noch einen Song von Supertouch, vor allem da wir vorhin schon Sleight of Hand gehört haben und ich dann auf einmal furchtbare Lust hatte, Supertouch zu hören. Und weil mir erlaubt wurde, auch einen alten Song als Outro-Song zu nehmen, hören wir jetzt Supertouch mit dem Song Searching for the Light. Ende der 80er auf der New York Hardcore The Way It Is Compilation erschienen. Und es passt eigentlich ganz gut für einen Outro-Song, weil es sehr entspannend und sehr melodiös ist. Tschüss. Tschüss. You never feel.